in München. War das auch eines der Themen auf der ersten Kabinettssitzung heute nach der Sommerpause? Nein, also jedenfalls hat Horst Seehofer nicht nochmal Öl ins Feuer gegossen. Das, was er in der Süddeutschen Zeitung gesagt hat, diese harsche Kritik am Kurs der Kanzlerin und vor allem daran, dass die Wahlniederlagen damals in Rheinland-Pfalz und vor allem Baden-Württemberg falsch analysiert worden seien und dass man jetzt dieselben Fehler und dadurch auch dieselben Ergebnisse wieder bekommen habe, das hat er nicht wiederholt. Es reicht für Horst Seehofer, dass er wieder einmal die Zähne gezeigt hat und dass er bei den kommenden Klausuren jetzt am Wochenende in der Oberpfalz und dann bei der wichtigen CSU-Landtagsklausur im Kloster Banz, dass er dort möglichst viel der CSU-Themen, also in der Steuerpolitik, in der Politik oder in der Frage der inneren Sicherheit, dass er möglichst viel der CSU-Handschrift in der CDU unterbringt. Das ist Horst Seehofers Ziel, denn er weiß, die AfD, die Alternative für Deutschland, ist ein Problem auch für die CSU. Aber das größere Problem ist die fehlende AFM, nämlich die Alternative für Merkel. Da gibt es einfach keine. Horst Seehofer weiß das. Auch er kann keine Alternative sein. Er wird sich wahrscheinlich noch nicht mal als Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl aufstellen lassen. Jedenfalls hört man das in seinem Umfeld. Und insofern, er muss weiter mit der Kanzlerin leben. Aber seine Karten sind jetzt wieder besser geworden nach dieser Wahlschlappe der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Also tatsächlich themenorientiert und es geht nicht darum, die Merkel-Dämmerung jetzt einzuläuten. Das ist Ihre Einschätzung des heutigen Tages? Das ist meine Einschätzung und Horst Seehofer hat das auch immer wieder auch in Hintergrundgesprächen angedeutet, dass die CDU möglichst viel CSU-Themen übernehmen müsse. Da stehen jetzt seine Chancen ganz gut, gerade in der Steuerpolitik, aber auch beim Thema innere Sicherheit. Und er hat die CDU oder zumindest Teile der CDU hinter sich. Man merkt das in Gesprächen hier mit Bundestagsabgeordneten der CSU, aber auch wenn man beispielsweise in Bayern an der Basis in Grenzstädten sich unterhält, wenn man zum Beispiel nach Neu-Ulm geht und dort mit CDU-Abgeordneten gleich hinter der Grenze in Baden-Württemberg spricht. Die CSU ist für viele CDU-Basisabgeordnete oder CDU-Würdenträger an der Basis mittlerweile die bessere CSU bzw. die bessere CDU. Jedenfalls hört man das dort. Und auch in Bayern an der Basis ist die Stimmung, was Merkel angeht, wirklich ganz, ganz schlecht. Wenn man mit oberfränkischen jungen Abgeordneten spricht oder wenn man mal in die WhatsApp-Gruppe der jungen CSU-Abgeordneten hier im Bayerischen Landtag reinschaut, dann merkt man, die wollen bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr Merkel nicht mehr plakatieren. Viele in Bayern sagen, damit können wir hier für die CSU nichts mehr gewinnen. Aber man weiß eben auch, es gibt eigentlich bisher keine Alternative. Die wird es wahrscheinlich auch im nächsten Jahr nicht geben. Und deshalb muss auch die CSU auf die Zähne beißen, versucht möglichst viel an Themen herauszuholen, aber wird sicherlich nicht zur Merkel- oder zur Kanzlerinnen-Dämmerung aufrufen. Also die CSU-Basis trägt den Kurs der Kanzlerin nur mit, weil sie muss. Vielen Dank, das waren Einschätzungen und Informationen von Michael Watzke aus München.